Ja, guten Morgen zusammen. Wir möchten pünktlich anfangen, deswegen begrüße ich Sie jetzt recht herzlich zum heutigen Kongresstag und zu unserem ersten Vortrag, der den Titel Gewalt als Grenze des Anerkennens trägt. Und insbesondere möchte ich natürlich unseren Referenten Thomas Bedorf herzlich für sein Kommen danken. Thomas Bedorf hat von 1990 bis 1997 Philosophie, Romanistik, Geschichts- und Politikwissenschaft in Münster, Bochum und Paris studiert. Von 1997 bis 1998 war er Kollegiat des DFG-Graduiertenkollegs Phänomenologie und Hermeneutik in Bochum und Wuppertal und 1999 Stipendiat am Department of Philosophy der State University of New York. Im Jahr 2002 promovierte Thomas Bedorf mit seiner Arbeit Dimension des Dritten, sozialphilosophische Modelle zwischen Ethischem und Politischem an der Bochumer Ruhr-Universität. Habilitiert hat sich Herr Bedorf im Jahr 2008 mit der Schrift Verkennende Anerkennung und im Wintersemester 2009-2010 war er Gastprofessor für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Wien. Derzeit ist er als Privatdozent an der Fernuniversität Hagen tätig. Thomas Bedorfs Schwerpunkte liegen im Bereich der Sozialphilosophie, der politischen Philosophie und der Ethik. Unter den zahlreichen Büchern und Aufsätzen, die er in den letzten Jahren publiziert hat, möchte ich an dieser Stelle ein paar wesentliche nennen, die zum einen seine Beiträge zum deutsch-französischen Philosophiedialog zum Ausdruck bringen und zum anderen die Bezüge zur kritischen Theorie aufscheinen lassen, die in seinen Schriften insgesamt immer wieder von zentraler Bedeutung sind. So stammt aus dem Jahr 1997 der Artikel »Das andere als Versprechen und Anspruch – Annäherung an Adorno und Levinas«, aus dem von ihm herausgegebenen Sammelband Unerstellbares im Dialog. Im Jahr 2003 tritt Thomas Bedorf als Mitherausgeber des Sammelbandes Marginalien zu Adorno in Erscheinung und trägt hierzu den Titel Heimat statt Heimatland zum regressiven und utopischen Gehalt eines Motivs bei Adorno bei. Im Jahr 2009 publizierte er zusammen mit Kurt Röttgers das Autorenhandbuch Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert und 2010 ebenfalls zusammen mit Herrn Röttgers den Sammelband Das Politische und die Politik bei Suhrkamp. Bereits seit 2004 mischt sich Thomas Bedorf immer wieder in die Debatten um den populär gewordenen Begriff der Anerkennung ein, der in Deutschland ja vor allem durch den Leiter des Frankfurter Instituts für Sozialforschung Axel Honneth populär gemacht worden ist. Und zunächst beteiligte sich Herr Bedorf hieran in der Zeitschrift Psyche mit seinem Beitrag zu zweit oder zu dritt, Intersubjektivität, Antisozialität und die White Book Hornet-Kontroverse. Und dann 2007 etwa in einer Festschrift für Bernhard Waldenfels mit Anerkennung wer wen, politische Philosophie, Responsivität und der Dritte. Im Jahr 2009 tritt er als Gastherausgeber des Journals Philosophie mit dem Themenschwerpunkt Gabe und Anerkennung in Erscheinung und publiziert dann 2010 bei Suhrkamp die eben schon genannte Monographie Verkennende Anerkennung über Identität und Politik. Hier entwickelt er durch immanente Kritik an den Anerkennungstheorien Charles Taylors, Axel Honneths und Judith Butlers einen eigenen Ansatz, der auch im heutigen Vortrag die Basis für seine Überlegungen zum Problem der Gewalt abgeben wird. Damit grüße ich Sie nochmal recht herzlich und übergebe Ihnen dann das Wort. Ja, schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die freundlichen und schmeichelhaften Vorstellungsworte. Erlauben Sie meinerseits mir noch eine kurze Vorbemerkung, bevor ich zum Thema komme. Als ich die Einladung zu dieser Tagung erhielt, hat mich das einerseits sehr gefreut, ich fühlte mich aber andererseits auch reichlich fehladressiert, denn so sehr die kritische Theorie auch in meiner theoretischen Sozialisation, also vor allen Dingen in studentischen Tagen, eine Rolle gespielt hat, hörte man hat freundlicherweise ein paar ältere Texte dazu erwähnt, so wenig vermag ich doch zu einem Teil des Themas selbst, nämlich der Aktualität der kritischen Theorie, etwas beizutragen. Meine philosophische Ausbildung habe ich in Frankreich und in der Bochumer Phänomenologie erhalten, in zwei von der Frankfurter Großfamilie, die Herr Demirovic gestern und so meisterhaft vorgeführt hat, denkbar weit entfernten Milieus. Die Veranstalter haben aber meine Bedenken sehr freundlich und nachdrücklich zerstreut. Und so spreche ich also gewissermaßen von dieser externen Position und setze mich dabei aber auch ins Verhältnis zu einer aktuellen Variante der kritischen Theorie, namentlich eben, das wird Sie nicht überraschen, der Theorie der Anerkennung. Ich habe ein kurzes Papier zur Gedankenstütze mitgebracht, falls Sie das noch nicht haben. Es liegt, glaube ich, am Rand der Reihen jeweils ein Exemplar für Sie aus. In einem Teil der unüberschaubar gewordenen Gewaltforschung wird Gewalt als Reaktion auf mangelnde Anerkennung aufgefasst. In der Bielefelder Integrationstheorie werden so drei Ebenen unterschieden, auf denen das Verhältnis von Autonomie und sozialer Integration ausbalanciert werden muss. Die individuell-funktionale Systemintegration, die kommunikativ-interaktive Sozialintegration und die kulturell-expressive Sozialintegration. Diesen Ebenen entsprechen auf Seiten des Subjekts positionale, moralische und emotionale Anerkennungen. Anerkennung ist dabei das Ergebnis, so heißt es dort, nicht jedoch der Prozess, wie in posthegelianischen Ansätzen. Daher lassen sich dann Formen der sozialen Desintegration als sogenannte Anerkennungsdefizite oder, Zitat, negative Anerkennungsbilanzen bezeichnen, wodurch diagnostisch die Krisenphänomene identifiziert werden können, die unter Umständen ganze Gruppen gewaltbereit werden lassen. Diese sozialwissenschaftliche Begrifflichkeit hat sich insofern als produktiv erwiesen, als sie mittlerweile durch eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen gestützt wird und in der Folge auch zur Entwicklung politischer Maßnahmen zur Abhilfe der Anerkennungsdefizite dienen kann. Auf diese Weise können etwa in der Schule Aggressionen gegen Lehrerinnen und Lehrer, das sogenannte Abziehen von Mitschülerinnen, rechtsradikale und rassistische Gewalt gegen Migranten und Migrantinnen und Obdachlose oder die gruppenkonstitutive Gewalt jugendlicher Gangs als Reaktionen auf mangelnde Integration begriffen und damit eben gedeutet werden. Sie erscheinen dann zwar als nicht kausal zwangsläufige, weil nicht alle missachteten gewalttätig werden, aber dennoch hermeneutisch zugängliche Reaktionen auf verweigerte Anerkennung. Anerkennung, so bringt es Zvetan Todorov auf den Punkt, Zitat, die ich nicht freiwillig erhalte, verschaffe ich mir mit Gewalt. Zitat Ende. Aber wo wäre die Grenze zu ziehen? Welche Gewalt wollen und können wir in diesem Sinne hermeneutisch in das Verstehbare hereinholen? Wäre die Gültigkeit der Vermutung, hier herrsche Anerkennungsmangel, empirisch daran zu erweisen, dass die gegebene Anerkennung tatsächlich die Gewalt zurückgehen ließe? Die sozialpsychologischen Verflechtungen dürften zu komplex sein, als dass man sich darauf verlassen dürfte. Ich will im Folgenden die Frage, ob und wie Anerkennung tatsächlich gewaltvermindernd oder eventuell sogar gewaltvermeidend wirkt, nicht direkt zu beantworten versuchen. Dazu wäre weit mehr vor allem an sozialwissenschaftlicher Perspektive nötig, als sie ein philosophischer Text bieten kann. Ich will mich hingegen mit den sozialphilosophischen Erklärungen der Gewalt beschäftigen, die voraussetzen, dass man Anerkennung überhaupt für einen zentralen Faktor des Selbstseins von Subjekten sowie der Identität von Gruppen ansehen sollte. Oder um es als knappe Leitfrage zu formulieren, welchen Platz räumt die theoretische Diskussion um Anerkennung der Gewalt ein? Je nachdem, wie die Theorie konzipiert ist, erscheint Gewalt als Signal, das erweiterte, gewaltausschließende Anerkennungsordnungen erforderlich macht oder als unumgänglich zur Durchsetzung eben dieser Ordnungen erscheint. Die gängigen Theorien der Anerkennung lassen sich also nach ihrem Verhältnis zur Gewalt in zwei Gruppen einteilen, je nachdem, ob sie Gewalt ein- oder ausschließen. Ich werde sie in einem ersten und zweiten Teil jeweils kurz exemplarisch behandeln. In einem dritten Teil werde ich schließlich behaupten, dass jede Anerkennung eine Verkennung impliziert und zu zeigen versuchen, dass dies zwar nicht ohne Macht, aber doch ohne Gewalt gelingen kann. Zum ersten Teil. Den theoretisch reflektiertesten und argumentativ am weitesten ausgearbeiteten Vorschlag in der gegenwärtig verbreiteten Diskussion darum, wie in Prozessen sozialer Interaktion Anerkennung erzeugt, bezeugt oder verwehrt wird, hat bekanntlich Axel Honneth vorgelegt. Er ist für unsere Frage nach dem Verhältnis von Anerkennung und Gewalt vor allem auch deswegen relevant, weil er dieser einen prominenten Stellenwert einräumt. Man könnte sogar sagen, dass Gewalterfahrungen den Boden liefern, von dem aus Prozesse der Anerkennung überhaupt ihr normatives Potenzial entfalten können. Allerdings wird man hier spezifizieren müssen, denn Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Honneth unterscheidet entsprechend zwischen Vergewaltigung, Entrechtung und Entwürdigung. Sie kennen das vermutlich, ich fasse es trotzdem kurz zusammen. Die erste Form betrifft Missachtungen, die die körperliche Unversehrtheit betreffen und umfasst also, anders als die Bezeichnung zunächst nahelegt, nicht nur sexuelle Gewalt, sondern auch Folter, körperliche Aussetzung und psychische Gewalt, die das Selbst in seinem Kern erschüttert. Die zweite Form, Entrechtung, betrifft Missachtungen, die bewirken, dass das Opfer strukturell von der Herrschaft des Rechts ausgeschlossen wird, also beispielsweise die Frauen, denen politische Teilhaberechte, etwa Wahlrecht, vorenthalten waren, oder Staatenlose, die nicht in den Genuss voller Bürgerrechte kommen, weil diese an eine Staatsangehörigkeit gekoppelt sind. Schließlich wird drittens eine von Honneth sogenannte evaluative Form der Missachtung genannt, die in der Geringschätzung oder Beleidigung von Lebensformen besteht, sodass das Opfer sich in dem von ihm als wichtig erachteten Mustern eines guten Lebens nicht mehr verwirklichen kann. Also etwa die Diskriminierung von Minderheiten durch die Herrschaft des Vorurteils. Diese drei Formen von Missachtung liegen ganz offenkundig nicht auf einer Ebene. Dennoch erlaube ich mir, die Unterschiede außer Acht lassend von verschiedenen Formen von Gewalt zu sprechen. Man könnte diese dann die leibliche Gewalt, die juridische Gewalt und die symbolische Gewalt nennen. Ihnen entsprechen unterschiedliche Folgen für die Opfer von Gewalt. Die leibliche Gewalt erschüttert das primäre Selbstvertrauen, von Honneth sogenannter psychischer Tod. Die juridische Gewalt verbaut den Weg zur moralischen Selbstachtung, der soziale Tod. Und die symbolische Gewalt entzieht dem Selbst die Möglichkeit der Selbstschätzung, also der Erfahrung, um seiner Leistungen, Fähigkeiten und Ziele willen respektiert zu werden, die von Honneth sogenannte Kränkung. Die Frage, wie aus der Erfahrung der Gewalt, Zitat Honneth, motivational der Anstoß zu einem Kampf um Anerkennung werden kann, beantwortet er damit, dass die drei Formen der Gewalterfahrung von Affekten begleitet werden, die dem Subjekt offenbaren, Zitat, dass ihm bestimmte Formen der Anerkennung sozial vorenthalten werden. Zitat Ende. Nun geht es bei den ins Auge gefassten Formen der Gewalt nicht um Einzelereignisse, in denen einem Individuum womöglich wieder das Recht Gewalt zugefügt wird. Das wären dann die ohnehin unstrittigen Fälle. Es geht vielmehr um jene Akte der Missachtung, die zu einem historischen Zeitpunkt kulturell und sozial sanktioniert sind und sich in der Regel gegen ganze Gruppen richten. Also der Ausschluss der Frauen und Schwarzen von den Bürgerrechten, die Knechtung der Arbeiterschaft in den Kohle- und Erzgruben des 19. Jahrhunderts, die öffentliche Diskriminierung Homosexueller und so weiter und so fort. Woher aber weiß das jeweilige Subjekt, dass es nicht einfach das Unglück hat, zu einem unaufgeklärten Zeitpunkt an einem nicht emanzipierten Ort zu leben? In der Wut, der Scham, der Erniedrigung, die das Opfer der Gewalt erfährt, in all diesen Affekten, die aus Missachtung resultieren, artikulieren sich, Zitat, tiefsitzende Ansprüche an die gesellschaftliche Ordnung, von der die Subjekte vor allem die Anerkennung ihrer Identitätsansprüche erwarten. Die Affekte können deswegen zum Hebel werden, um an ihnen Anerkennungskämpfe um die Emanzipation der Arbeiter, der Frauen, der Schwarzen, der Homosexuellen und so weiter anzusetzen, weil die Identität des eigenen Selbst, die auf Prozessen wechselseitiger Anerkennung aufgebaut ist, in ihnen als verletzt erfahren wird. Die normative Grammatik sozialer Konflikte wird von Honneth moralpsychologisch fundiert. Ginge man diesem Gedankengang weiter nach, wäre näher zu betrachten, wie sich der Übergang von der Moralpsychologie der Missachtungsaffekte in das Wissen um verletzte normative Ansprüche eigentlich gestaltet. Insbesondere wäre noch zu präzisieren, was auch Honneth, soweit ich sehe, nicht in hinreichendem Maße tut, was wir eigentlich genau unter der persönlichen Integrität verstehen können, deren Anerkennung von Seiten der Gesellschaft die Mitglieder im Allgemeinen erwarten können sollen. Festhalten können wird man aber vorläufig Folgendes. Konzipiert man den Begriff der Anerkennung, wie Axel Honneth dies in seiner moralpsychologisch grundierten Gesellschaftstheorie tut, als den Prozessbegriff zur Gewinnung sozial akzeptabler Normen, so spielt erlittene Gewalt die Rolle der Motivation zur Auseinandersetzung um die Inklusionskraft dieser Normen. Mit anderen Worten bieten leibliche, juridische und symbolische Gewalt den Anlass und den affektiven Grund, sich zusammenzuschließen, um Normen zu erfinden, die verhindern, dass diese Gewalt ein zweites Mal die jeweils in Zweifel gezogene Autonomie beschädigt. Indem mit dem Ziel einer gesicherten Integrität oder gar einer gesteigerten Autonomie diese Theorie ein positives Ziel aller gesellschaftlichen Konflikte ins Auge fasst, entwirft sie zumindest wie Honneth selber formuliert, eine schwache Vorstellung des Guten und unterscheidet sich damit von allen liberalen Theorien, die bloß an Rechten interessiert sind. Die Möglichkeit, dass die Vorstellung vom guten Leben, also das Wissen darum, was eine gelungene Anerkennung jeweils ausmacht, selbst gewalttätige Züge enthalten kann, wird von Honneth nicht in Betracht gezogen. Auf eine Ausnahme werde ich nachher nochmal genauer eingehen. Genau dies wird aber das Thema des nun folgenden zweiten Abschnitts sein. Die Theorie der subjektivierenden Anerkennung, wie ich sie nennen will, die auf Louis Althusser und Judith Butler zurückgeht, unterscheidet sich von der intersubjektivistischen Theorie der Anerkennung, wie wir sie bei Axel Honneth kennenlernen können, zunächst einmal durch das vorsichtig gesagt geringere Vertrauen in die Autonomiefähigkeit des Subjekts. Subjekte sind nämlich, wie der Name schon sagt, einerseits zwar Subjekte zu etwas, also Autoren ihrer Handlungen oder ihrer Bewusstseinsleistungen, sie sind dann Subjekte, denen Objekte gegenüberstehen, die sie als Dinge in der Welt manipulieren, die sie geistig erfassen oder sprachlich kommunizieren. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn Subjekte sind auch, so sagt es der Doppelsinn des lateinischen Subjektum, des französischen Sujet oder auch der verblichenen Bedeutung des deutschen Subjekt, ne, als Untertan, sie sind auch Unterworfene. Sie sind also nicht nur Herren über die Objekte, sondern selbst auch Objekte hervorgebrachte. Subjekte schaffen sich nicht selbst und sie werden erzeugt. Sie werden hervorgebracht durch die sprachlichen und materialen Normen, die jeweils in einem bestimmten Geltungskontext herrschen. In Judith Butlers Terminologie klingt das etwas sperriger, wenn es heißt, dass eine diskursive Struktur dem, Zitat, zum Vorschein kommen des Menschen, in Anführungszeichen, vorausgeht. Der Mensch, der hier in Anführungszeichen gesetzt wird, weil er selber nicht für sich selbstverständlich ist, sondern eine zeichenhafte Idealisierung ist, wie wir seit Heidegger und Nietzsche schon wissen, wird also hervorgebracht. Der Motor der Subjektproduktion ist die performative Wiederholung diskursiver Normen. Durch die Einübung in bestimmte soziale und symbolische Praxen wird theatralisch eine Identifizierung mit bestimmten Figuren erzeugt, die wir dann sind. Auf der Theaterbühne sind die Schauspieler Hamlet und Gretchen, sonst hätten sie schlecht gespielt. Die Pointe des Begriffs der Performativität besteht nun darin, dass die normierenden Diskurse, also gewissermaßen die Rollenzuweisungen, keine Existenz außerhalb ihrer Aufführung haben. Es gibt keinen Backstage-Bereich. Um zu sein, was sie sind, nämlich im Rahmen der sozial, kulturell und historisch gebundenen Normen, handlungs- und sprachfähig zu sein, müssen die Subjekte genau diese geltenden Normen inszenieren. Sagte man, sie müssten diese befolgen, so hieße das, es gäbe einen Gesetzgeber hinter diesen Normen, was der Performativitätsbegriff gerade leugnet. Eine zweite Pointe besteht darin, dass das Subjekt jetzt eine Paradoxie enthält. Denn wenn die Normen in nichts anderem als in ihrer performativen Aufführung bestehen, dann besteht stets die Möglichkeit, genau, nämlich zeittheoretisch genommen sogar der Zwang, die Norm anders zu wiederholen als bei der voraufgegangenen Performance. Die Abweichung ist somit der Wiederholung eingeschrieben oder politisch gesprochen, es liegt in jeder Aufforderung zur Konformität die Möglichkeit zu Dissidenz oder zu Subversion. Das Paradox der Subjektivierung, Assujettissement, das ist in Klammern bei Butler, besteht nun genau darin, so folgert Butler, dass das Subjekt, das sich solchen Normen widersetzte, selbst von solchen Normen befähigt, wenn nicht gar hervorgebracht wird. Die diskursiven Praktiken erzeugen das Subjekt und beschränken seine Möglichkeiten in spezifischer, normierter Weise und zugleich ist das Subjekt als Träger seiner Handlungen nur, wenn es überhaupt hervorgebracht wurde. Außerhalb der Diskurse bleibt nur ein nicht anerkennbarer Rest. Unter der Hand kommt hier also wieder die Anerkennung ins Spiel. Butler reformuliert einen von Althusser vorbereiteten Gedanken so, dass die Anerkennung der Herrschaft eines Diskurses, Zitat, die Möglichkeitsbedingung für die Entstehung des Subjekts ist. Anerkennung wird hier also nicht als intersubjektive Wechselwirkung beschrieben, wie bei Honneth, sondern als die performative Bestätigung einer diskursiven Herrschaft. Wenn man Max Webers klassische Definition von Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Macht zu Rate zieht, bedeutet das für die Frage nach der Gewalt, dass sie ihre Rolle in der Durchsetzung dieser Herrschaft spielt. So definiert Butler in der Tat in ihrem Buch Kritik der ethischen Gewalt die Gewalt als jenen, Zitat, Akt, durch den ein Subjekt seine Herrschaft und Einheit wiederherzustellen sucht. Gewalt wird hier also nicht wie bei Honneth als etwas gedacht, das dem Subjekt zustößt, sondern als etwas, das es sich selber antut, um seinen Subjektstatus zu stabilisieren oder eben erst hervorzubringen. Die Pflicht zur Herstellung der Identität ist es also, der Butler den Titel der Gewalt zuerkennt. Dieses gewalttätige Sich-Unterstellen unter einer diskursiven Norm als Möglichkeitsbedingung gelungener Identität ruft die Neigung hervor, auch von anderen diese Anerkennung und das heißt der Bestätigung der Herrschaft ideologischer Standards im Sinne Althussers zu erwarten. Da aber die performative Praxis der Erzeugung einer Norm durch ihre Befolgung niemals ganz gelingen kann, wie wir oben gesehen haben, gelingt auch die Identifizierung qua Gewalt nie zur Gänze. Aus dieser Einsicht gewinnt Butler nun die Hoffnung auf eine Bereitschaft, auch bei anderen nicht auf die Vollständigkeit dieser Anerkennung des Gesetzes pochen zu müssen, das heißt also auf Toleranz abweichender Lebensformen. Diese Position Butlers nenne ich eine Hoffnung, weil ich nicht der Auffassung bin, dass sie mehr sein kann als das. Theoretisch scheint sie mir zumindest nicht gut begründet zu sein, auch wenn ich das hier meinerseits nicht gut begründen kann. Festhalten will ich aber das grundsätzlich andere Verhältnis von Anerkennung und Gewalt gegenüber den im ersten Teil skizzierten. Gewalt ist in der Theorie subjektivierender Anerkennung ein notwendiger Bestandteil von Prozessen der Anerkennung. Sich qua identifizierender Praxis zu einem sozial akzeptierten und das heißt sprach- und handlungsmächtigen Subjekt zu machen, impliziert Gewalt, die das Subjekt auf sich selbst anwendet. Es unterwirft sich der Gewalt der herrschenden normativen Praxis, um sich selbst als Subjekt zu ermächtigen. Damit komme ich noch einmal auf Honneths Anerkennungstheorie zurück, zumal ich in Aussicht gestellt hatte, eine Ausnahme in Honneths affirmativer Anerkennungstheorie zu betrachten. Die drei Formen der leiblichen, juridischen und symbolischen Gewalt, so hieß es, seien der motivationale Grund für Kämpfe um Anerkennung. Dadurch, dass wir Gewalterfahrungen machen, so Honneth, können wir darauf reflektieren, dass uns Anerkennung vorenthalten wird und wir daran arbeiten sollten, die Geltung reziproker Anerkennungsverhältnisse so auszudehnen, dass für die uns zugefügte Gewalt künftig kein Platz mehr ist. Aber, so stellt sich nun nach der Kritik durch die subjektivierende Anerkennungstheorie die Frage, muss man nicht auch damit rechnen, dass den Anerkennungsprozessen selbst eine Gewalt innewohnen kann? Honneth pariert diese Frage, indem er noch den subjektivierenden Anerkennungsprozessen ein normatives Potenzial ablauscht, von dem sie selbst wohl nichts wissen. Das Argument stützt sich auf eine von ihm sogenannte robuste Fortschrittskonzeption, die geltend macht, dass noch die Apologie des sogenannten Arbeitskraftunternehmers die semantische Kodierung einer bestimmten Form von Macht nicht eine Kodierung einer bestimmten Form von Macht ist, sondern eine neue Form von Anerkennung, die, Zitat, nicht in evaluativer Hinsicht defizitär oder irrational sei, Zitat Ende. Genau deswegen, weil sie nämlich einen moralischen Überschuss enthält, der Veränderungen im institutionellen Gefüge der Arbeitswelt erheischt. So wird quasi definitorisch ausgeschlossen, dass Anerkennung je, Zitat, in den Verdacht der Funktion eines Herrschaftsmittels geraten könne. Zitat Ende. Warum sich Honneth dafür entscheidet, Anerkennung im Reich der Gründe zu beheimaten, liegt schließlich auf der Hand. Nur so lassen sich nämlich Kriterien dafür angeben, Zitat, um die Richtigkeit oder Angemessenheit einer derartigen Zuschreibung zu beurteilen. Zitat Ende. Anders gesagt, laufen wir Gefahr, beliebige Zuschreibungen zum Status des Gegenübers als Anerkennung auffassen zu müssen und dadurch auch missachtenden und also zumindest latent gewalttätigen Modi der Interaktion moralische Dignität zuzuschreiben. Damit ist eine wichtige Frage angesprochen, der sich auch ein Modell verkennender Anerkennung stellen muss, dem ich mich in dem letzten Teil widmen will. Bevor ich diesen Vorschlag erläutere, muss noch eine Doppeldeutigkeit der bisherigen Behandlung des Phänomens aufgelöst werden. Denn ganz offenkundig hat die intersubjektivistische Theorie der Anerkennung anderes im Blick, wenn von Gewalt gesprochen wird, die Missachtungserfahrungen erzeugt, als die Gewalt, durch die das Subjekt sich selbst formiert, von der Butler gesprochen hatte. Gewalt ist in beiden Fällen Gegenstand, gemeint ist aber jeweils etwas anderes. Woraus sich denn auch erklärt, warum sie im einen Fall aus der Theorie aus, im anderen eingeschlossen wird. Hat Honneth vor allem Gewaltakte im Blick und dabei nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch andere Formen der Missachtung, so stehen bei Butler Formen der Gewaltsamkeit im Vordergrund. Diese Unterscheidung von Gewalt und Gewaltsamkeit zwischen Akten und Struktur lässt sich auf die Unterscheidung von Gewalt und Macht etwa nach Foucault abbilden. Sie verläuft, vereinfacht gesagt, entlang der Differenzen der Wirkungsweise. Während Machtbeziehungen ein Handeln bezeichnen, das auf anderes Handeln wirkt, als Formung, Einschränkung, Erzeugung und so weiter, besteht Gewalt in einem Handeln, das auf Körper und Gegenstände bezogen ist. Ich gebe ein Foucault-Zitat aus dem Gespräch mit Dreyfus Rabinow. Gewaltbeziehungen wirken auf Körper und Dinge ein. Sie zwingen, beugen, brechen, zerstören. Sie schneiden alle Möglichkeiten ab. Sie kennen als Gegenpol nur die Passivität und wenn sie auf Widerstand stoßen, haben sie keine andere Wahl als den Versuch, ihn zu brechen. Machtbeziehungen beruhen dagegen auf zwei Elementen, die unerlässlich sind. Der andere, in Anführungszeichen, auf den Macht ausgeübt wird, muss durchgängig und bis ans Ende als handelndes Subjekt anerkannt werden. Und vor den Machtbeziehungen muss sich ein ganzes Feld möglicher Antworten, Reaktionen, Wirkungen und Erfindungen eröffnen. Zitat Ende. Auch der Gewaltbegriff wäre zu präzisieren. Dass unter Gewalt nicht die physische allein verstanden werden kann, ist seit langem ein Allgemeinplatz. Psychische, symbolische oder strukturelle Formen der Gewalt treten neben die physische und erweitern so den Gegenstandsbereich der Gewaltanalyse. Aber da ich die Diskussion um dieses Thema hier nicht führen kann, beschränke ich mich im Folgenden auf die Rolle physischer Gewalt, ohne natürlich in Abrede zu stellen, dass man den Begriff auch ganz anders gebrauchen kann. Zum dritten Teil. Die Frage nach der Gewalt an eine Konzeption der verkennenden Anerkennung zu stellen, hieße dann, die folgende Aufgabestellung zu formulieren. Wie müsste ein Modell der Anerkennung konzipiert sein, das physische Gewalt als Mittel der Erzeugung von Anerkennung ausschließt, ohne zugleich die Gewaltsamkeit, die Machtförmigkeit einer jeden Anerkennung leugnen zu müssen. Den Vorschlag, reziproke Anerkennungsverhältnisse als verkennende Anerkennung zu begreifen, ist der Optimismus einer robusten Fortschrittskonzeption fremd. Er geht davon aus, schlagwortartig gesagt, dass Anerkennung eine notwendige Konstitutionsform des Sozialen ist, aber dass sie ebenso notwendig stets misslingt. Notwendig, aber unmöglich. Das wäre in Kurzform der Gedanke. Das ist natürlich erklärungsbedürftig und ich will das kurz in vier Thesen tun, die Sie auch auf dem Papier stehen haben. Erstens, die Anerkennungsbeziehung ist eine dreistellige Relation. Es ist nicht so, dass Anerkennung als wechselseitige Bestätigung eine zweistellige Relation ist. Vielmehr erkennt XY als Z an. Das heißt, dass derjenige oder diejenige, die die Anerkennung gibt, jemanden als jemand Bestimmten identifiziert. So lässt sich zwischen demjenigen, der oder die anerkannt wird, und dem, als was er oder sie anerkannt wird, unterscheiden. Das schließt ein, dass man selbst in der Anerkennungsbeziehung niemals ganz derjenige ist, der man zu sein beansprucht, wie Alexander Garcia Düttmann ausführlich gezeigt hat. Oder anders gesagt, die Identität, die ich im Kampf um Anerkennung anvisiere, ist nicht der Garant für die vollständige Erfüllung meiner Autonomie. Die Fremdbestimmung, die sogenannte normalisierende Anerkennung, wohnt der Bestätigung durch Anerkennungsprozesse inne und ist auch nicht aus hier herauszurechnen. Der Theorie der subjektivierenden Anerkennung ist darin Recht zu geben, dass jede Ermächtigung des Subjekts zugleich mit einer Einschränkung seiner Potenziale verbunden ist, denn anders als es die intersubjektivistische Theorie der Anerkennung behauptet, werde ich nicht als ich selbst, sondern eben als Z affirmiert und das heißt im Horizont eines Anerkennungsmediums. Zweitens, die anerkannte Identität besteht in einer Differenz, die nicht zu schließen ist. Die zweite These folgt unmittelbar aus der ersten. In den Auseinandersetzungen darum, was am Subjekt bzw. an einem Kollektiv als achtenswert, förderungswürdig oder sonst wie wertvoll zu bewerten ist, ist Identität der Begriff für die Summe all dieser Aspekte. Der Theoretiker der interkulturellen Anerkennung, Charles Taylor, etwa plädiert dafür, in der Begegnung zwischen Teilkulturen deren Integrität als authentisch zu bewahren. Diese Auffassung mündet aber in ein Dilemma, denn entweder führt dies zu einer Abschottung der jeweiligen kulturellen Identität, die so zu einer leblosen Statik wird und damit Exklusionen erzeugt, all derer nämlich, die diese wesentlichen Kriterien nicht erfüllen, oder zu einer Auflösung des identitären Kerns, da ja aufgrund der Prämisse der Anerkennungswürdigkeit aller Kulturen den Identitäten anderer offen entgegengetreten werden soll. Wenn man also überhaupt noch von Identität sprechen will, so nur im Sinne ihrer von Butler sogenannten Inkohärenz. Das heißt nun nicht, dass Identität gar nicht mehr vorkäme oder man die Identitätspolitik ganz beiseite schieben könnte. Man muss nur darauf verzichten, die Identität als Resultat zu hypostasieren. Vorzuziehen wäre es beispielsweise mit Jean-Luc Nancy davon zu sprechen, dass wir zwar stets identifizieren müssen, als Bewegung, Identität als Ergebnis aber nie akzeptieren sollten. Parallel zu dieser Vorsicht würde ich auch vorschlagen, verbal vom Anerkennen zu sprechen und den Terminus der Anerkennung für die Stillstellung dieses unabschließbaren Prozesses zu reservieren. Drittens, das Geben und Nehmen der Anerkennung ist ein riskantes, agonales Spiel. Zuletzt habe ich die Inkohärenz jeder Identität betont. Sieht man genauer auf den Prozess des Anerkennens, wird klar, dass sich diese Inkohärenz anfänglich einer riskanten Gabe verdankt. Wollen wir die Genese der Anerkennung verstehen, ist es hilfreich, sie mit den Mitteln der Theorie der Gabe zu beleuchten. Denn in der Begegnung mit dem anderen, sei sie intersubjektiv oder interkulturell, steht nicht nur die Bestätigung der Identität des anderen auf dem Spiel, sondern eben auch die meine. Das Auftreten des anderen nötigt mich zu einem ersten Zug im Spiel des Anerkennens, indem ich eine Geste, ein Wort, eine Handlung vollziehe, die eine bestimmte Identität des anderen unterstellt. Der andere wird angesprochen, als ob er einer von uns wäre. Das Subjekt wendet sich an den anderen, indem er ihn etwa als vernünftiges Wesen, als einen, der meine Werte teilt, als einen höflichen Mitbürger oder als einen aufgeklärten Egalitaristen anspricht. Indem es ihn auf diese Weise anspricht, wird der andere von seinem unhintergehbaren Anderssein auf ein gewisses So-Sein reduziert. Hier treffen wir wieder auf die Als-Struktur des Anerkennens. Aber diese Ansprache enthält eine Wette, deren Einlösung nicht garantiert ist. Denn indem man diese Geste der Anerkennung gibt, gibt man zugleich sich selbst. Man setzt sich aus und macht sich verwundbar. Ein soziales Band wird aus dieser initialen Geste nur dann geknüpft, wenn die Antwort entsprechend ausfällt, was keineswegs sicher ist. Denn der andere kann sich als Tier und nicht als vernünftiges Wesen, als Rassist, als Rüpel und als Sozialdarwinist entpuppen und so weiter, sodass die initiale Gabe fehlgeht und das Band zerschnitten ist, bevor es geknüpft ist. In dieser doppelten Kontingenz, wie man es mit Luhmann nennen könnte, steckt also ein Risiko, das auf der anderen Seite nicht geringer ist, da der andere sich zugleich zu einer Antwort herausgefordert fühlt, von meiner Geste, meiner Handlung. Es entsteht so eine Verpflichtung zu geben und ebenso eine zu erwidern. Aus dieser Verpflichtung, die noch ohne Normen auskommt, sondern erst die Voraussetzung für die Entstehung sozial verankerter Normativität ist, entsteht das Band der Anerkennung. Dieses besteht im agonalen Spiel, das im Wie des Antwortens zugleich das Wer des anderen setzt. Erkennen des anderen und Anerkennen gehen so Hand in Hand. Vierte These: Identitäten sind kontingent, widerstreitend, politisierbar. Bislang habe ich vor allem die Prozessualität des Anerkennens betont und die Inkohärenz aller Identitäten hervorgehoben. Allerdings ist es nicht so, falls das als theoretische Beschreibung soweit richtig sein sollte, dass damit alles gesagt wäre. Im Gegenteil begegnen wir aller Orten einem Beharren auf einer gewussten und eindeutigen Identität, sei es in der immer mal wieder aufflammenden Diskussion um die sogenannte deutsche Leitkultur, sei es in der vor allem im angelsächsischen Raum verbreiteten Identity Politics kultureller, ethnischer und sexueller Minderheiten oder sei es in den Identitätskämpfen zwischen Israel und Palästina auf dem Balkan und anderswo. Es gibt also sehr wohl Identitäten, die sich behaupten wollen, auch wenn wir das für pathologisch ansehen mögen. Aus den bisher vorgestellten Thesen ergibt sich zunächst, dass jede Identität kontingent ist, das heißt, dass sie auch einen anderen Inhalt und Umfang haben könnte. Zwar kann man eine Geschichte erzählen, warum dieses und jenes als deutsch, als black oder als serbisch gelten soll, doch steht etwas anderes als Geschichte zur Legitimierung nicht zur Verfügung. Da aber jede Geschichte auch hätte anders verlaufen können oder zumindest anders erzählt hätte werden können, lassen sich daraus keine substanziellen Rückschlüsse auf die Eigenschaften des durch diese Geschichte zu legitimierenden Kollektivs ziehen. Noch die derzeit vielberufene christlich-jüdische Tradition Europas ist eine spätgeborene Konstruktion. Es folgt aus dem Gesagten zudem, dass Identitäten, da es ihrer mehrere gibt und das auch noch ohne hinreichende Begründung, sich stets widerstreiten. Damit ist nicht gemeint, dass die Identitäten Ansprüche kultureller Kollektive auf die Selbstbilder anderer übergreifen, also etwa, wie es des Öfteren in der feministischen Theorie diskutiert wurde, dass die Identität der Frauen in Anführungszeichen als von der Herrschaft des Patriarchats befreit, in Konflikt mit den antikolonialen Kämpfen der Frauen in den abhängigen Ländern gerät. Dass Anerkennungskämpfe Widerstreite erzeugen, bedeutet vor allem, dass es sich nicht um Anerkennungskonflikte handelt, die im Blick auf ein normatives Telos oder im Zuge einer von Taylor mit Gadamer sogenannten Horizontverschmelzung lösbar wären. Schließlich sind die inkohärenten Identitäten politisierbar. So wie der Prozess des Anerkennens im Resultat einer Anerkennung stillgestellt wird, so wird das stete, riskante Identifizieren durch die Positionierung einer fixierten Identität abgebrochen. Politisiert kann man solche Identitäten nennen, weil sich Gruppen im Wissen um die Kontingenz ihrer Kultur, ihrer Ethnie, ihrer Nation oder ihrer subkulturellen Lebensform so verhalten können, als ob sie eine Identität hätten. Die Gruppe kann diese fingierte Identität als strategische Ressource im Kampf um Rechte, öffentliche Sichtbarkeit und Stärkung der eigenen Selbstverwirklichungsziele nutzen. Diese von Jacques Rancière sogenannte Praktik des Als-Ob inszeniert Identitäten zur Verfolgung strategischer Ziele im Wissen, dass sich das identisch Sein mit sich selbst oder mit dem Kollektiv nie wird herstellen lassen. Falls man dem in diesen vier Hypothesen nur allzu gerafft skizzierten Programm folgen würde, stellt sich spätestens an dieser Stelle eine gravierende Frage. Wenn man den Prozess des Anerkennens als einen mit offenem Ende auffassen will und daher Anerkennung nur als kontingente Stillstellung dieses Prozesses begreift, wenn es also Identität überhaupt nicht anders gibt, denn als phantasmatischer Abbruch eines unabschließbaren Vorgangs, wenn also der Horizont einer schwachen Vorstellung des Guten bei Honneth nicht zur Verfügung steht, aus dem hervorgehen würde, was denn eine gelungene Autonomie wäre. Wenn das alles so ist, so stellt sich die Frage, ob die hier vertretene Auffassung nicht in einem theoretisch unbefriedigenden und politisch gefährlichen Relativismus mündet. Hier tritt also in anderer theoretischer Rahmung jener Verdacht der Gewaltaffirmation wieder auf, wie ihn die intersubjektivistische Theorie gegenüber der Theorie der subjektivierenden Anerkennung geäußert hat. Müssen wir nicht, so lautet die Frage, in Kämpfen um politische und kulturelle Identität Position beziehen können gegen jene Bewegung, die Gewalt zum Mittel der Durchsetzung ihrer Ansprüche gemacht haben? Wie lässt sich, wenn der Prozess des Anerkennens unabschließbar ist und kein Telos hat, noch ein Kriterium dafür entwickeln, welche die guten und welche die schlechten Kämpfe, welche die emanzipatorischen und welche die reaktionären Bewegungen sind? Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Frage in dieser letzten, auf einen normativen Fortschritt bezogenen Formulierung wirklich beantworten lässt. Ich will aber den Versuch machen, zumindest die Frage, ob Gewalt im Anerkennen unausweichlich ist, einer Antwort zuzuführen im jetzt folgenden letzten Teil. Dazu will ich auf eine theoretische Unterscheidung zurückgreifen, die Kurt Röttger seit langem in seiner Sozialphilosophie entwickelt hat. In gut strukturalistischer Tradition setzt er methodisch als Basis den von ihm sogenannten kommunikativen Text an. Sprechakte wie Handlungen werden als Züge im Textgefüge verstanden. So kann man sprechend auf Handlungen reagieren und handelnd auf Sprechakte. Entscheidend ist aber, wie es unter Rückgriff auf Luhmann heißt, dass überhaupt Anschlussfähigkeit sichergestellt ist. Gewalt wird dann definiert als eine Unterbrechung der textuellen Kontinuität in diesem erweiterten Sinne. Gewalt lässt verstummen, sie kann durch den kommunikativen Text nicht fortgesetzt werden. Zwar kann man über Gewalt sprechen, sie narrativ wieder in das Textuniversum einbinden, aber Gewalt als Gewalt ist ein Bruch mit der Narration. Wendet man diesen begrifflichen Vorschlag auf die Anerkennungsthematik an, wie ich sie entfaltet habe, bedeutet das, Gewalt als eine Unterbrechung des unabschließbaren Anerkennens zu begreifen. Entscheidend für meinen Vorschlag war ja, dass Anerkennen, nicht Anerkennung, stets in der Schwebe bleibt, nicht in das Resultat einer sistierten Identität mündet. Auch dem Rückgriff auf das Agonale ist die Fortsetzung als Notwendigkeit eingeschrieben. Agon ist ein Wettstreit, der von Zug und Gegenzug, von Herausforderung und Erwiderung lebt. Überbordend, riskant, mit der Gabe seiner selbst, aber stets mit der Option auf einen Anschluss. Gewalt aber ist ein Spielabbruch, eine Unterbrechung des agonalen Spiels um Anerkennung. Sie rührt daher, dass das Spiel des Anerkennens nicht mehr gespielt wird, sondern der Fundamentalismus der selbstgewissen Identität gewählt wird, die verteidigt, errungen oder als Herrschaft durchgesetzt werden muss. Gewalt ist das Ende des Anerkennens, weil sie das unaufhaltsame Spiel der agonalen Begegnung mit dem anderen, die ein soziales Band stiften kann, beendet. So, in dem Manuskript, was mir vorliegt, folgt nun ein Blick auf das Lob der Diplomatie, wie es Helmut Plessner 1924 verfasst hat. Ich verkürze diesen Gedankengang etwas, im Wesentlichen auf ein längeres Zitat, das folgendermaßen lautet und diesen Gedanken vielleicht etwas plastischer macht. Zitat Plessner also: Der Unterschied ist entscheidend, ob wir im Verlauf des diplomatischen Spiels mit gleichen Mitteln, die auch dem anderen zu Gebote stehen und auf der Ebene der gleichen Respektierung menschlicher Freiheit, ihn so weit durch Taktik und Strategie in die Enge treiben, dass er sich für besiegt erklärt, eine Möglichkeit, oder ob wir mit spielfremden Gewaltmitteln, vielleicht auch durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, es gar nicht zur Entfaltung des Spiels kommen lassen. Es ist sozialethisch gefordert, im Geschäft einen in die Wehrlosigkeit hinein zu operieren. Eine Möglichkeit. Dagegen ein Verbrechen, statt der Logik des Spiels die nackte Gewalt dabei anzuwenden, mag es sich 100-mal um Existenzfragen handeln. Zitat Ende. Man wird möglicherweise einwenden, dass die Diplomatie, also die ich hier als materielles Beispiel für ein solches Spiel heranziehe, selbst eine äußerst voraussetzungsreiche Praxis ist. Sie ist gerade kein freies Spiel, sondern eine hochgradig institutionalisierte, traditionell geprägte und durch traditionelle Konventionen bestimmte Praxis. Das soll hier jedoch deswegen außer Betracht bleiben, weil die strukturelle Analogie zum Anerkennen im Vordergrund steht. Denn beim Spiel der Diplomatie wie beim Anerkennen handelt es sich um eine agonale Wechselbeziehung, in der es Gewinner und Verlierer geben kann, in der strategische Züge vollzogen werden und Interessen bzw. im Fall der Anerkennung Identitäten auf dem Spiel stehen. Vernünftige Konsense sind im Ergebnis dabei nicht zu erwarten. Und doch trennt sie von Gewalt die Anschlussfähigkeit des nächsten Zuges im Spiel. Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, wird man dann sagen können, dass die vielfältigen Erscheinungsformen der Gewalt, die rassistische Gewalt auf den Straßen, die Gewalt an Schulen, die Gewalt der Gangs, der ethnischen Konflikte und so fort, nicht als ein Schrei nach Anerkennung im Sinne einer material gefüllten Wertschätzung oder dem Ausgleichen einer Anerkennungsbilanz aufzufassen sind, sondern als Unterbrechung des Spiels des Anerkennens überhaupt. Wenn Ausbrüche von Gewalt überhaupt etwas ausdrücken, dann nur die Notwendigkeit, dieses Spiel spielen zu müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.